Erster Rehabeam kam nach Jerusalem. Er sammelte 180.000 gute Soldaten aus Juda und Benjamin. Er wollte gegen Israel kämpfen. Zweiter aber Gott sprach zu dem Propheten Schemaja. Dritter er sagte, sprich zu Rehabeam, dem Sohn von Salomo. Sprich auch zu allen Leuten in Juda und Benjamin. Vierter Gott sagt, kämpft nicht gegen eure Brüder. Geht alle nach Hause. Ich habe das so gewollt. Die Männer hörten auf Gott. Fünfter Rehabeam blieb in Jerusalem. Er baute viele Städte in Juda zu Festungen aus. Sechster er baute Bethlehem, Etam und Tekoa. Siebter er baute Bezor, Socho und Adulam. Achter er baute Gad, Maresha und Sif. Neunter er baute Adorayim, Lachisch und Aseka. Zehnter er baute Zora, Ayalon und Hebron. Diese Städte lagen in Juda und Benjamin. Elfter er machte diese Festungen sehr sicher. Er setzte Anführer ein. Er lagerte dort Essen, Öl und Wein. Zwölfter in jeder Stadt gab es Schilde und Speere. Die Städte waren sehr stark. Juda und Benjamin gehörten zu ihm. Dreizehnter die Priester und Leviten aus ganz Israel kamen zu Rehabeam. Vierzehnter die Leviten verließen ihr Land. Sie gingen nach Juda und Jerusalem. Jerobeam wollte sie nicht mehr als Priester für Gott haben. 15. Jerobeam wählte eigene Priester für seine Götzen aus. Er baute Figuren von Ziegen und Kälbern. 16. Viele Menschen aus Israel folgten den Leviten. Sie wollten den Herrn suchen. Sie kamen nach Jerusalem für Opfer. 17. Sie machten das Reich Juda 3 Jahre lang stark. Sie unterstützten Rehabeam. In dieser Zeit lebten sie wie David und Salomo. 18. Rehabeam heiratete Mahalat. Sie war die Tochter von Jerimot und Abihail. 19. Sie bekam 3 Söhne, Joisch, Schemaja und Saham. 20. Danach heiratete er Macha. Sie war die Tochter von Abschalom. Sie bekam Abia, Attai, Sisa und Shelomit. 21. Rehabeam liebte Macha am meisten. Er hatte 18 Frauen und 60 Nebenfrauen. Er hatte 28 Söhne und 60 Töchter. 22. Rehabeam wählte Abia als Anführer aus. Er wollte ihn später zum König machen. 23. Er handelte klug. Er schickte seine Söhne in alle Gebiete von Juda und Benjamin. Er gab ihnen viel Essen und viele Frauen.